Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. 20:36 Uhr. Irgendwie werde ich bei Spotify im Moment nicht mehr gelistet. Warum auch immer. Also keine Ahnung. Also ich halte das mal im Auge. Aber sehr merkwürdig. Die letzten zwei, ja gut, die letzten zwei Podcasts sind nicht hochgeladen worden. Auf jeden Fall nicht bei Spotify, bei Apple iTunes und den anderen Rotz, wo ich noch gelistet bin, ja, aber nicht bei Spotify. Also ich verstehe das nicht. Und naja, ich muss das mal im Auge behalten. Und ach ja, irgendwie. Bin ich ein bisschen down. Also ich müsste eigentlich wirklich mal ein bisschen knutschen. Ein bisschen knutschen. Und kuscheln. Sex ist egal. Gut, der kommt später, aber bisschen knutschen, ein bisschen kuscheln, bisschen meinen Kopf auf die Brust legen oder jemand darf seinen Kopf auf meine Brust legen. Irgendeine kleine süße Maus, ne? Aber da das hier eh nicht hochgeladen wird, hört das sowieso keiner. Auf jeden Fall nicht bei Spotify, vielleicht bei Apple iTunes. Frankie, mein Flügelmann aus Bockum, wenn du bei Apple iTunes das hörst, schreib mich mal an, ne? Irgendwie spinnt hier mein Podcast. So, einmal noch gähnen. So, in diesem Sinne euch allen noch einen angenehmen und stressfreien Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.